singst dann nur Urwald und Grün, du singst her für mich. Aufs Hohe, aufs Tiefe, es gehört alles dazu. Aufs Schiefe, aufs Gerade und die unnötige Aktion. Nach jedem verkackten Schnaps, den